was ich sage? Glaubst du, du weißt, wer ich bin? Stellst du niemals Fragen, warum wir wurden, wie wir sind? Die Ironie, mit der wir spielen, die ihr so schwer versteht. Der Schatten im Verstand, der in jedem von uns lebt. Böse Onkels geben. Glaubst du, dass ich Kinder töten kann? Glaubst du, ich bin nekrophil? Dass ich nur besoffen bin. Wie es ist, erfährst du nie. Fragen über Fragen. Es ist nicht leicht, uns zu verstehen. Denken kann nicht schaden. Vielleicht kannst du die Wahrheit sehen. Ich bin die Ehe.